Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Haha. Und dem Tobi. Und dem Martin. Wir haben uns erst gefragt. Ich habe mich so gefreut. Und dann Martin. Ich habe mich so gefreut, aber ich habe es dann versaut. Tja, ja. Konntest du nicht genug warten hier. Keine Geduld. Ja, es ist die Folge 375, korrekt? Ja. Ja. Und wir haben einen Zahlenfakt. Genau, und zwar Trauringe für 375 Euro aus Weißgold 375. Eine Trauringe-Legierung. Was bedeutet Weißgold 375? Das ist keine Ahnung. Sind das Karat? Nee, Karat sind bei Edelsteinen, oder? Karat ist bei Gold, gibt das die Reinheit vom Gold an. Sind aber nicht Karat, weil Karat, 24 Karat ist reines Gold. Wie der Name 375 schon sagt, sind in diesen Schmuckstücken 37,5% Gold enthalten. Die restlichen 62,5% verteilen sich vornehmlich in Silber und Kupfer. Wow. Ja, wieder was gelernt. Warum das dann Weißgold heißt, wenn das in der Minderzahl ist, das Gold? Das ist sozusagen für die Schrödinger-Olympiade. Daraus werden Medaillen gemacht. So, ja, genau. Es ist quasi alle drei ersten Plätze. Aber stimmt. Ja. Wobei, aus was ist Bronze gleich wieder? Und Martin sogar noch die andere. Ja, stimmt, Bronze. Ah, shit. Bronze ist its own thing, Messing oder? Und nicht Kupfer? Nein. Nee, Kupfer haben wir nicht. Wir haben schon gerätselt, was das... was der zweite Hochzeitstag ist. Ich glaube, nach einem Jahr Hochzeit hast du Papier in der Hochzeit. Mhm. Stimmt das? Ich glaube schon. Tobi nickt nicht. Tobi weiß das nicht. Ich zähle nur die etwas runderen und ich habe vergessen, was die Zehner ist. Dann haben wir heute gesagt, zweiter Hochzeitstag ist dann Epson Quality Print. Nein, you're kidding me. Hast du zweiten Hochzeitstag? Wann? Ja, im August. Ah, okay. Ja, das ist noch ein bisschen hin. Weil ich habe morgen, 11. Du hast morgen? Ja. Schön. Morgen ist gar nicht der 11. Morgen ist der 19. Ja, ist krass. Aber in 7 Jahren, paar 8, passt es wieder. Ich muss kurz gerade ein bisschen Meta hinter die Kulissen hier aufklären. Und zwar ist das ein bisschen verwirrend, weil Marcel und Tobi sitzen ja in München im Studio und ich sitze hier in Berlin. Und wir haben eine Videoverbindung, aber in der Videoverbindung sehe ich nur Marcel. besser. Aber du sprichst auf Kamera mit irgendjemand. Ich habe immer das Gefühl, ich muss den Rechner viel weiter drehen, als es nötig sein sollte, damit du uns beide siehst. Das kann das nicht so mit den Gesichtern. Irgendwann machen wir mal einen Video-Podcast. Ja. Nichts alledem, ich habe recherchiert, die 10-Jährige ist die Rosen. Und davor, I don't know, das davor zählt es noch nicht. Verstehe. Bevor uns übrigens jetzt die Metallurgen hier Kommentare schreiben, ich habe gerade mal nachgeschlagen, Bronze ist aus Kupfer und Zinn. Oh, dann brauchen wir nur noch Zinn. Ja. Für die Ringe, also für die Olympiade. Gut. ja, vielleicht ein paar Soldaten kann uns Annegret dann vorbeischicken aus Zinn. Ach ja. Ja, das hat sich jetzt auch wieder alles geändert. Naja, nicht vorher. Ich denke, ich tue die immer in die falsche Partei, weil die voll SPD-Naming-Scheme hat. Die ist aber von der CDU. Naming-Scheme. Es gibt jetzt auch CDU-Frauen mit Doppelnamen. Kommen wir kurz zu einem Addendum, Errandum, wie auch immer, Errata. Und zwar geht es um den Namen dieser Firma, die nicht mehr mit Amerika kooperieren darf. Und wir haben ja irgendwie in den letzten Sendungen gelernt, es wäre Huawei. Ja? Und dann haben wir uns ganz schlau gefühlt, dass wir nicht mehr Huawei sagen. Jetzt stellt sich raus, Huawei macht in Deutschland Werbung, in der sie den Firmennamen als Huawei aussprechen. Ja. Jo Mai. Es ist allerdings noch viel komplizierter, weil sie hatten vor ein paar Jahren in Amerika eine Werbekampagne gemacht, wo sie erklärt haben, wie man Huawei richtig ausspricht und da sagen sie Huawei. Okay, aber das heißt, solange wir uns auf Deutsch unterhalten, müssen wir Huawei sagen und sobald wir dengeln, so wie wir es ja oft tun. Oder Chinesisch. Es ist aber noch komplizierter, weil ich habe dann natürlich noch weiter recherchiert und dann gibt es im YouTube diverse Menschen, die sich beschweren und Native Speaker sind und sagen, ihr sagt alle Huawei und das ist falsch, es heißt Huawei. Also das H muss gesprochen werden. Huawei. Ja. Wie heißt die Firma Huawei auf Französisch? Huawei. Gute Frage. Ich habe das Huawei jetzt nicht. Ich habe nur auf Holländisch nachgeguckt. Das ist auch Huawei. Huawei. Ah. Ja, schön. Ja, vielleicht ist es im Englischen einfach näher an dem, weil wenn ich so Huawei lese, wie sage ich das auf Englisch? Entweder Howie oder Huawei. Da bin ich schon sehr nah an Huawei dran, so, oder Huawei dran. Sie machen natürlich in ihrem Werbespot so einen Vox Populi quasi am Anfang, wo sie die Leute fragen, wie sprechen sie es aus, und ein paar Leute sagen Hawaii. Meine, okay, und dann, das ist halt so ein Spektakel. Ja, aber ist zwar lustig, aber es ist Thing and spoiling it. Es ist ja gar nicht so unüblich, dass man Firmennamen in der Landessprache ausspricht. Ich sag bloß BMW. Mhm. Wird ja auch nicht BMW. Apple. Apple. Apple Voy, apropos Voy, aber da kommen wir später zum. Ich muss da immer an den Italiener denken, mit dem ich geredet habe, der immer Mozilla gesagt hat. Das fand ich sehr lustig. Ja, mein Bruder hat mal erzählt, dass er mal in Spanien war und die haben Frechan gesagt, zu Freehand. Aber müsste man Mozilla nicht eigentlich Mojira sagen? Aber. Ich kämpfe in meiner Arbeit immer noch tapfer den Jira-Jira-Kampf. Mm, ja, das ist schwierig. Mit GIFs oder GIFs? Jives. Animated Jives, ja. Ja. In diesem Sinne kommen wir zum ersten Thema für diese Sendung. Und ihr werdet merken, die saure Gurkenzeit hat so langsam angefangen. Und wir fangen an mit dem ersten Gurkenthema, nämlich es gibt neue Emojis, auch dieses Jahr. Das Unicode-Konsortium hat die ja schon Anfang des Jahres, glaube ich, vorgestellt. Und Apple hat jetzt eine Pressemeldung rausgehauen, dass dieses Jahr gibt es auch wieder neue Emojis. Die quantitativ größte Menge machen Menschen, die Händchen halten in Gender und Hautfarbe Variation aus. Es gibt aber auch sehr viel Accessibility-Kram, also auch so Sachen wie Rollstuhl und elektrischer Rollstuhl. Es gibt das kleine Penis-Emoji. Ja. Das ist nicht unique. Accessibility. Heißt aber nicht kleiner Penis-Emoji, sondern heißt Pinching Hand. Ist aber well played, internationale. Übrigens habe ich jetzt hier mal gleich einen Tipp reinschieben. Ich habe endlich gelernt, wie man auf YouTube auch nicht bloß sekundenweise vor- und zurückspulen kann, sondern auch bildweise. Und zwar mit Punkt und Komma. Ja. Oh, that's nice. Yawning Face ist auch neu, das finde ich gut. Ja. Außerdem neue Zwiebel und Knoblauch. Oh, es gibt Dreierkombis von Personen, die stehen. Ja, das ist natürlich, die nutzen die kombinatorische Explosion für sich. In der Tat. Stinktier, Zwiebelknoblauch hast du bereits erwähnt. Ja, ja. Eiswürfel. Mate-Drink ist auch neu. What? Ja. Und braunes Herz. Ja. Und immer noch nichts allerdings vorhanden ist das Tofu. Und ich bin kurz davor, wirklich ein Unicode-Einreich-Dings zu machen, damit mal Tofu auch irgendwie in den Emojis landet. Was zum Teufel ist mit dem Blutstropfen passiert? Es sieht aus wie ein Beutel. Also der Blutstropfen ist irgendwie you. Ja, zum Thema Emojis gibt es dann übrigens auch noch eine lustige, ich weiß nicht, ob ich es lustig finde, es gibt eine Geschichte. Und zwar kann man ja, wie ich gerade schon erwähnte, so ein Bittschreiben einreichen gegenüber dem Unicode-Konsortium, indem man dann begründet, warum man jetzt gerne ein Emoji hätte. Und das ist auch alles gut dokumentiert, wie man das macht. Und da macht man dann halt auch so Sachen rein wie, hey, guck auf Twitter, wollen die Leute dieses Emoji? Und das ist auch ganz dringend, weil das ist kulturell voll bedeutend, weil XYZ. Und das hat jemand gemacht für einen Pickup-Truck. Und das Emoji-Konsortium dachte sich, ja, Pickup Truck, keine schlechte Idee, kommt in den Standard, kommt für 2020. Stellt sich raus, dieser jemand oder diese Firma, die dieses Bittschreiben eingereicht hat, ist bezahlt von Ford. Und dementsprechend sind auch die Beispielgrafiken für diesen Pickup-Truck sehr Ford-ähnlich. Und Ford hat sich jetzt irgendwie als per Pressemeldung irgendwie geoutet als, hey, ja, wir haben uns voll ausgetrickst, wir sind jetzt irgendwie nächstes Jahr ein Emoji. Mhm. Ja, fühlt sich ein bisschen seltsam an, vor allem, dass man es halt so hintenrum macht, so quasi da eine Werbeagentur beauftragt im eigenen Namen und dann auch noch eine Pressemeldung raushaut, zu sagen, reingefallen. Mhm. Ich schwanke so ein bisschen zwischen We can't have nice things und ja, mei, der Pickup Truck sieht aus wie ein Pickup Truck, also ja. Seems legit. Ich habe mich allerdings aufklären lassen, dass man erkennt, dass es ein Ford ist oder dass es zumindest kein Chevrolet ist, weil Chevrolet klassisch einen rechtwinkligen, einen rechteckigen Stoßstange hat am Anfang vorne. Aber keine Ahnung. Ich kenne mich ja auch nicht aus. Ja. Ich habe schon Probleme, das Wort Stoßstange zu finden in meinem Kopf. Ja, Emojis wahrscheinlich im Herbst, vermutlich iOS 13.1 oder so, wie üblich. Also irgend so ein Punkt-Update für iOS 13 dann. Da könnt ihr dann zwar keinen Pickup-Truck, aber zumindest Zwiebeln und Knoblauch per iMessage verschicken. Bis dahin dauert es allerdings ein bisschen und vorher kommt etwas raus, was Vane heißt und ein Spiel für PC ist. Ja, ich habe ja über Vane schon gesprochen, war damals ein Spiel für PS4 und erscheint jetzt am 23.07. für den PC, also ein paar Tage noch. Hilft doch den armen Menschen, die genauso ein löchriges Gedächtnis haben wie ich, auf den Sprung, was Vane gleich wieder war. Genau. Hoffentlich, ich fange jetzt mal so an, hoffentlich nicht so buggy wie auf der PlayStation 4. Vane war dieses Spiel, was in diese Grease Journey Abzu Rhyme-Richtung gegangen ist, was so super abstrakt war, wo man sich in einen Vogel verwandelt und auch wieder in ein Kind und goldene Bälle rumrollt, mit einem super schönen Artstyle und einer sehr, sehr kryptischen Story und ganz großen Problemen mit den Bugs. Also es war das Spiel, wo ich ein Level, glaube ich, dreimal anfangen musste, weil mir das Spiel abgestürzt ist oder in einen nicht solvable State gekommen ist. Ich hoffe, dass es in der PC-Version jetzt behoben ist. Auf der anderen Seite, es ist wirklich krass, weil so schlecht ich das Spiel fand, so sehr hat es mich beeindruckt und immer noch, klingt immer noch auf eine gewisse Weise nach. Also viel mehr als jetzt zum Beispiel ein Rhyme, was ich unterhaltsam fand beim Spielen, aber was irgendwie so gar nichts hinterlassen hat. Ganz komisch. Ich wollte es bloß nochmal erwähnen, dass das jetzt noch kommt, weil ich habe gestern geguckt, ob es das Studio noch gibt oder ob die pleite gegangen sind. Und die haben auch ganz schlechte Kritiken damals bekommen. Mhm. Vor allem, weil das Spiel halt so buggy war und wegen der kryptischen Story. Also offensichtlich haben sie es geschafft, noch eine PC-Version zu machen. Dieses Studio ist ja dann offensichtlich auch mit ehemaligen Project Ico Mitarbeitern gestafft. Das heißt quasi, Vane ist zu The Last Guardian wie Abzu ist zu Journey. Ja, auch von der Qualität. würde ich so sagen. Und das Lustige war, ich weiß nicht, ob ich es damals erzählt habe, es gab ja einen Vision Keeper von Vane, der aber relativ schnell das Studio verlassen hat und jetzt ein eigenes Spiel macht, wo ganz viele Elemente aus Vane auch drin vorkommen, aber ein anderes Spiel ist. Man hat da aber auch schon länger nichts mehr von gehört. Ach je. Genauso wenig, wie man jetzt schon seit 2 Jahren was von Gen Design gehört hat, also dem Studio von Fuito, nein, Fuito Umeda ist einfach völlig falsch, wie heißt er denn? Jetzt hast du es natürlich für mich auch ruiniert, das weiß ich auch nicht mehr. Warte mal, Ico und Last Guardian. Fumito Ueda, oder? Das klingt, sounds about right. Ja. Legit. Genau, das aktuelle Studio, der ja schon vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren angekündigt hat, es gibt ein neues Projekt. Aber es dauert bei ihm ja öfter länger. Kurz angeschlossener Rant zu diesem Thema. Früher, als man nach ICO gegoogelt hat, hat man einfach ICO bekommen, das Computerspiel. Jetzt bekommt man seitenweise Initial Coin Offerings. Ja. Und das ist alles. Ja. Why we cannot have nice things. Ja. Ja. Da reiht sich auch ganz gleich gut in die Reihe ein, das nächste Thema. nämlich Apple hat jetzt gerüchtehalber auch Geld in die Hand genommen, um exklusive Bezahl-Podcasts zu basteln. Mhm. Damit meine ich halt Audioprogramme, die exklusiv für Apple erstellt werden und nur mit Apple Music wahrscheinlich verfügbar sind. Oder Apple TV Plus, keine Ahnung, wo das dann reinfällt. Es ist ja eigentlich weder noch, also weder Music noch TV, aber es passt eher noch zu Music. Ja, und mein Gott, sollen sie machen, was mich an der ganzen Sache so ein bisschen irritiert, wie auch an Spotify-exklusiven und Audible-exklusiven Podcasts, ist, dass es irgendwie halt durch Mitbenutzung des Namen Podcasts irgendwie so klingt, als wären das Dinge, die in den gleichen Spielfeldern stattfinden wie Podcasts, was sie objektiv nicht sind. So, also ich kann so einen Podcast nicht sharen und hoffen, dass alle möglichen Leute den hören können. Er ist irgendwie exklusiv bei Dollar Firma. Wenn ich all das hören möchte, dann muss ich irgendwie Apple, Spotify und Audible alle abonnieren. Das ist einfach, ja. Nee. Es ist halt ein bisschen das, was die Gebrüder Grimm mit den Märchen gemacht haben, diese Disneyfizierung und Proprietarisierung. Ja, ja. Also es ist wirklich schade, weil Podcasts wirklich so dass die allerletzte Domäne waren, die noch so dieses, okay, das es gibt ein Kabel, es gibt sozusagen eine Infrastruktur, die ist komplett neutral und da kannst du Sachen einspeisen und dann ist es in einem System drin und ein Ort, wo du alles kriegst, sozusagen. Und das machen sie jetzt kaputt. Damit. Ihr kennt ja meinen Standpunkt, ich sehe das ein bisschen ich sehe das nicht nur negativ. Ich denke, es zerfasert halt jetzt auch das in Free- und Premium-Content. Mhm. Und ich habe ja Esther Perel mal angesprochen, die Where Shall We Begin, glaube ich, heißt der Podcast, ein Therapie-Podcast, eine Paartherapie-Podcast macht. Und da ist die 3. Staffel ein Audible-Hörbuch. Mhm. Und ich habe das gern bezahlt, weil die ist cool, die macht tollen Content und ich habe der gerne Geld drüber geworfen. Ja, also ich stelle noch nicht die Frage, dass man Geld zahlt dafür für etwas. Ja. Das ist nur das Problem. Es ist halt meines Erachtens nicht dasselbe wie ein Podcast. So. Und jetzt zu sagen, Apple macht jetzt eigene Podcasts, ist halt irgendwie, also das ist so, als würde ich sagen, ich schreibe jetzt auf Facebook irgendwie Texte in meinen Feed und das ist dann mein Blog. Ist es halt nicht. Ja, es ist halt, sind halt irgendwie Texte auf Facebook, die ich nur sehen kann, wenn ich mich auf Facebook einlogge. So, also ja, man kann die Begriffe so benutzen. Ich finde das trotzdem irritierend, weil es ist nicht wirklich das. So, es findet irgendwie hinter einer Wand statt, die halt auch, also das ist nicht nur semantisch irgendwie für mich ein Problem, sondern es ist auch einfach so, die Leute versprechen sich davon, dass diese Podcasts jetzt so ziehen und irgendwie das virale nächste Ding sind, die das halt irgendwie Abonnenten ranzieht. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel ein Serial funktioniert hätte, wenn das exklusiv für irgendwas gewesen wäre. Weil das halt davon gelebt hat, dass es irgendwie diskutiert wird. Und das kannst du halt irgendwie nicht, wenn das irgendwie was kostet, da überhaupt ranzukommen. Ich finde es sehr schwierig, weil es gibt so viele Mischformen. Also bezahlt, nicht bezahlt, es heißt, hat eigentlich noch wenig zu tun mit exklusiv oder nicht exklusiv. Hat auch andere Probleme als exklusiv und nicht exklusiv. Dann ist Podcast ein Format oder ist es so eine Art kulturelles Ding? Also was bedeutet es, wenn da Podcast draufsteht? Also wir kommen heute nochmal dazu, weil ich einen Spotify-Podcast empfehlen werde, der du merkst nicht, dass das ein Spotify-exklusives Ding ist. Das könnte auch ein ganz normaler Podcast sein. Aber ja, es ist halt exklusiv und das hat natürlich Probleme, finde ich. Selbst, also der ist kostenlos, aber selbst da, finde ich, hat es Probleme, dass der exklusiv ist. Weil ich halt über meine normalen Wege nicht mehr drankomme. Und deswegen... Ich kann diese Podcasts halt nicht mit einem Podcast-Client hören. Genau. So. Genau. That's kind of irritating. Ja, und für viele Leute draußen ist ein Podcast-Client schon zu kompliziert, weil sie nicht wissen, dass es das gibt. Und dass es einfach eine App ist, die man runterlädt und dann kann ich alles hören, ohne dass ich irgendwelches Fachwissen haben möchte. Ich finde, es ist schon noch ein Unterschied, Tobi, ob jetzt die großen Medienkonzerne wie ein Spotify oder ein Apple oder ein Amazon kommen und sagen, okay, wir vereinnahmen dieses Kulturdings, oder ob ein Macher selber zum Beispiel sagt, ich stelle das auf Patreon und Patreon ist halt einfach mein Bezahldienstleister oder Steady ist mein Bezahldienstleister. Ich finde diese Entwicklung uneingeschränkt scheiße, weil das Problem ist, ich sag mal so, wenn solche Firmen wie Apple oder Facebook oder Amazon oder Google solche Sachen machen, Inhalte wegkaufen, um sie exklusiv anzubieten, dann sind meine Rechner und meine Produkte und mein Google YouTube Prime zu teuer. Ich will nicht 5.000 Euro für meinen Mac bezahlen, damit Apple damit Inhalte vom Markt wegkauft und die exklusivisiert. Das möchte ich nicht. Also im Grunde nehmen die mir Geld weg, was sie dann dafür benutzen, mich noch mehr an sich zu ketten. Das ist das grundlegende Problem am Kapitalismus. Das Geld, das du nicht hast, kauft dir das, was du nicht willst. Ja, im Grunde bezahlen die mit meinem Geld, diese Podcasts. Ich finde das nicht gut. Ich finde es gar nicht gut, wenn das wirklich weiter gebunden wird. Und ja, ich meine, es zerfasert halt alles. Und im Grunde, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, eigentlich tut jeder so, als wäre das so ein so ein Hunger Game, wo dann am Ende einer gewinnt. Und man muss jetzt bloß ballern, bis man es halt geschafft hat. Und danach brauchst du keine Angebote mehr machen. Jetzt kommen die ganzen Lock-Angebote. Ich mache hier was exklusiv und du machst da was exklusiv und so weiter und so weiter. Als würde am Ende einer übrig bleiben. Diese Logik funktioniert bei einer Generation von Spielekonsolen wie, in der 7. Generation der Spielekonsolen ist halt Sony gegen Microsoft. Und vielleicht noch Nintendo. Und da funktioniert diese Logik noch. Aber in einem Markt wie, es wird ja nicht so sein, dass wir in 2 Jahren alle nur noch ein Abo haben wollen. Also diese Logik, ich muss mich jetzt mit allen Kraft am Markt durchsetzen, brutal, und dann ist alles gut, weil dann bin ich eh der Monopolist. So funktioniert es ja nicht. Wir werden in 3, 4, 5 Jahren diese komplette Zersplitterung der Landschaft weiter haben. Und dann kann ich halt meinen einen Podcast bei Spotify hören und den anderen bei Apple. Da ist es dann noch nicht mal schlimm, dass ich ein Abo brauche, sondern alleine, dass ich die App wechseln muss. Ja, das ist für mich übrigens auch eine der Haupthürden, solche Podcasts zu hören, dass ich einfach vergesse, dass es sie gibt, weil sie nicht in meiner Inbox landen. Stell dich mal vor, das wäre bei E-Mail passiert. Genauso passieren können. Ja. Wenn es zu einer anderen Zeit gewesen wäre, wenn es die großen 5 schon gegeben hätte. Ja. Ich finde das gut. Jetzt nicht so schlimm. Ja, du darfst also gerne in dieser Welt leben. Das ist halt so, Konsum-Convenience, die da niedriger ist. Ich finde das noch nicht so schlimm. Na, es ist nicht nur die Konsum-Convenience, es ist auch, dass die 4, 5 bestimmen, welche Inhalte generiert werden. Ja, auf ihren Plattformen. Und dann gibt es daneben noch das alte kostenlos Podcast-Ökosystem. Also ich muss sagen, als dieses digitale Zeitalter angefangen hat, für mich war das mit Napster, da war auch das Gefühl da, diese ganze Raubkopiererei passiert genau dadurch, dass das Konsum-Convenience ist. Also das, was immer gefehlt hat in den 90ern, 80ern, 70ern, war Konsum-Convenience. Und jetzt wird es uns wieder weggenommen. Hat natürlich da groß mit reingespielt. Ja. So schlimm ist das doch nicht, das weggenommen zu kriegen. Ja, das war toll. Also ich meine, ich habe es genossen. Es ist total schlimm. Aber ich Und vor allem auf so einer Oligarchenart weggenommen. Weißt du, wenn ich das weggenommen kriege und dafür was anderes bekomme, zum Beispiel, dass die Podcast-Anbieter selbstständig wirtschaften können und selbstständig das machen können, dann würde ich sagen, okay, ich krieg was dafür, dass ich das tue. Aber so kriege ich ja nicht mal was dafür. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie dieses Hochrüsten da weitergeht. Bei Netflix hat man mittlerweile schon die ersten Ausfälle. Da gab es jetzt irgendwie Quartalszahlen, die zum ersten Mal Schrumpf hatten in Sachen Abos. Und gesättigt. Da musste man sich dann auch rechtfertigen und meinte so, ja, wir haben ja die Beiträge erhöht und dann haben wahrscheinlich ganz viele gekündigt deswegen. Mag sein. Ich wollte als Disclaimer noch kurz anmerken, dass wir natürlich weder die Qualität oder die Sendungen irgendwie kritisieren, noch Macher dieser Sendungen. Mir persönlich geht's nur um die Systemfrage an der Stelle. Wie so oft im Leben. Ja. Ja, gut. Das sehe ich auch so. Ja, bevor wir noch weiter abdriften, kommen wir zu Joy-Cons und dem sogenannten Joy-Con-Drift. Was ist das denn, Marcel? Also das ist jetzt so brandheiß, dass ich gar nicht viel drüber gelesen habe. Wir haben einen Artikel verlinkt, da wird es genauer beschrieben. Es geht wohl darum, dass wohl Joy-Cons Bewegungen melden, obwohl sie gar nicht bewegt werden. Kann man sich jetzt mal durchlesen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht so viel drüber. Mir ist gerade über den Weg gelaufen. Und zwar wegen einer anderen Meldung. Und das war, dass es neue Farben geben soll im Herbst für Joy-Cons. Und zwar... Rot, Gelb, Orange. Nee, lila... Ach Gott. Nein, ich wollte dich nicht in eine Blitzrecherche provozieren. Ja, genau. Ist egal, es gibt auf jeden Fall neue Joy-Con. Zum Thema Switch und Farben sei noch schnell angemerkt, das ist ja, ich hatte das glaube ich letzte Woche angesprochen, diese Special Edition für Pokémon geben wird und das Internet, Klammer, der toxisch maskuline Part davon, war jetzt der Meinung, diese Farben wären zu feminin und Nintendo hätte seine Core-Audience vergessen. Das nur aus Gründen Pflicht mit angelegt. Der Joy-Con-Drift ist tatsächlich... Wie lange sind die schon Nintendo-Fans? Wie viele Minuten sind die schon Nintendo-Fans? Ja, ja. Der Joy-Con-Drift ist tatsächlich so Phantom-Joystick-Bewegung. Nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Phantom Up-Press-Problem des Pro-Controllers der Switch. Oh. Das habe ich mir nämlich letztens erklären lassen von Mario Maker 2 Profis, dass die keine Wii U Pro-Controller oder keine Switch Pro-Controller benutzen, weil die ab und zu mit dem D-Pad dann falsche Richtungen generieren, weil da irgendwie der Knöppel nicht gut abgehobelt ist oder irgendwas. Okay. Und die hobeln sich dann entweder den Knöppel selber ab oder kaufen sich irgendwelche Super Pro Controller. Aber ja, das ist der Content, für den ich hierher kommt. So auch der nächste Teil, nämlich der Konsum. Und wir fangen an mit einem alten Bekannten, nämlich Joe Blow, der uns alte Bekannte zeigt, nämlich Braid und Witness in Prototypenphase. Oh, nice. In der langjährigen Serie Jonathan Blow spricht auf YouTube. Jonathan Blow's Navel Gazing. Er macht gerade eine Asienreise und hat in Singapur eine Keynote gehalten und beantwortet da so ein paar Fragen, die ihm eingereicht wurden. Was aber interessant ist, ist, dass er alte Versionen von Braid und The Witness zeigt. Braid weniger, weil da gibt's schon ein Video, wo er alte Versionen zeigt. Aber The Witness zeigt einen relativ frühen Stand von der Insel. Und wer The Witness gespielt hat, kann da mal reingucken, um zu sehen, was es da schon gab und was es da noch nicht gab, ist ganz witzig zu sehen. Ist nur ein kleiner Teil von dem ganzen Vortrag, aber allein deswegen finde ich es ganz amüsant reinzuschauen. Verfolgst du eigentlich Jonathan Blow irgendwie jetzt auch so in seinem Opus gerade näher? Oder also? Naja, ich weiß, dass er seine Programmiersprache macht, oft recht gefühlt neoliberale Dinge im Netz postet und ansonsten ein Puzzlespiel mit dieser neuen Programmiersprache J Okay. Macht. Das ist das, was mich interessiert hat, weil ich folge mir auf Twitch und ab und zu sehe ich ihn halt dann da, wie er seine Compiler schreibt und frage mich immer, warum macht er das eigentlich? Aber okay, also schreibt sich quasi eine Toolchain, um ein Spiel zu entwickeln. Also ich glaube, am Anfang war es so, er hat gesagt, ich kann diese Programmiersprache nicht entwickeln, wenn ich nichts habe, mit dem ich arbeite. Und dann hat er mit diesem Spiel angefangen. Aber ich glaube, dass das auch jetzt ein wirkliches Projekt ist und wird. Also es ist eher so, als er entwickelt die Programmiersprache und das Spiel ist davon ein Nebenprodukt und nicht andersrum. Ja, also das ist ungefähr so, wie wenn Apple irgendwas Neues macht und dann den kleinsten möglichen Anwendungsfall programmiert, damit es sozusagen Proof of Concept hat, macht Jonathan Blow eben ein Spiel, um ein Proof of Concept zu haben, dass seine Programmiersprache auch im Praxiseinsatz benutzt werden kann. Aber sorry, dass ich mich so an dem Thema gerade festbeiße, aber hast du verstanden, was diese Programmiersprache jetzt denn allein stellen soll als Ding? Also das, was ich wirklich, wirklich toll dran finde, ich habe fast nichts begriffen, ich habe auch ein paar Mal reingeguckt, aber das, was ich wirklich toll finde, ist, dass man eben den Compiler auch mit der Sprache steuert. Das heißt, du kannst alles in einem. Ja, du kannst auch deinen Bildprozess mittendrin steuern, Sachen ausgeben und so. Ja. Das finde ich sehr schön. Ein bisschen in die Richtung habe ich ja auch mit Unity jetzt auch gearbeitet, wo Unity selber Skripte erzeugt, die dann später von Unity benutzt werden. Sowas finde ich eine schöne Tendenz. Alle anderen Details und Einzelheiten habe ich nicht wirklich verstanden. Ich weiß, dass Jonathan Blow immer die Kompilierzeiten lobt und irgendwie alles immer unter einer Sekunde kompiliert. Nice. Aber okay. Man kann sich auch von Apple den neuesten 5.000-Euro-Rechner kaufen, um seine Kompilierzeiten zu halbieren oder so. Zumindest habe ich das auf Gefühl. Eine halbe Sekunde. Nein, meine. Ach, deine Kompilierzeit. Also von 10 Minuten auf 5 Minuten. Das ist doch, also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, seit ich den neuen Rechner habe, meine Kompilierzeiten schon drastisch runtergegangen sind. Gut. Ich bin ein wenig schlauer, aber noch nicht sehr viel. Just in diesem Moment poppt hier übrigens ein Fenster hoch mit A new version of Java is available. Das nur Breaking News. Ja, Randnotiz. Ich find's nur lustig. Soeben erreicht uns die Meldung. Ja, ja. Eine neue Java-Version. Das ist jetzt irgendwie komisch geworden mit der JWT? JDE? Ich weiß es nicht mehr. Java runterladen ist nicht mehr so ganz so frei. Na, das musst du ja für kommerzielle Zwecke. Das ist weird geworden. Ja, ja. Oracle macht da Dinge. Aber ich spreche da auch ganz, ganz stark ins Unreine. Lass uns wieder zurück in den Konsum. Ja, das ist, zurück ins Reine. Sonst gibt es wütende Zuschriften. Nämlich zu einem weiteren Thema, was wir auch schon in der Vergangenheit haben. Man könnte sagen, es ist ein Flashback. Es geht um Flashback Mobile für iOS. Martin ist heute Flashback zu Flashback auf in der den, Höhe. Ja, das ist in den 1900 irgendwas. Ja, ich weiß nicht, worden, wie oft oder? Ich die Anekdote schon erzählt habe, dass ich mit Flashback mein erstes Geld verdient habe, mit einer Komplettlösung für Flashback. Oh, stimmt. Und es ist jetzt ein, zwei Mal mindestens. Ja, genau. Deswegen erwähne ich es jetzt nur am Rande. Flashback Mobile ist für iOS erschienen und das Schöne ist, es gibt eine Version mit ganz normaler alter Grafik. Es ist ein bisschen komisch. Also diese ganze App ist ein bisschen komisch. Die hat ein sehr seltsames Interface. Es gibt zum Beispiel einen Modus, wo du die Figur, die ist ja so schön animiert wie bei Prince of Persia und so. Also war damals sehr smooth animiert. Oder Mission Impossible. Cinematisch. Impossible Mission. Es gibt einen AR-Modus, wo du diese Figur auf den Tisch setzen kannst und dann bewegt sie sich. Dann kannst du die Videos aufzeichnen. Warum? Keine Ahnung. Ansonsten musst du am Anfang entscheiden, ob du die Legacy-Grafik wählst oder die Enhanced. Ich glaube, das ist einfach bloß Kantenglättung. Ich habe die Legacy gewählt und dann konnte ich es irgendwie nicht mehr umstellen selber. Okay. Und was mir auch aufgefallen ist bei der Bedienung, ich weiß nicht, wie ich springen soll. Kann nun daran liegen, dass die Bedienung von Flashback selber halt, damals gab es noch keine Standards in dem Sinne, wie sich sowas bedient. Es kann aber auch daran liegen, dass die Bedienung schlecht umgesetzt ist für Mobile. Leider ist das Spiel gerade eben erst erschienen, deswegen hatte ich noch nicht so viel Zeit reinzuschauen. Ich glaube, ich werde es auch gar nicht mehr tun. Ich habe das eher aus Schuldgefühlen gekauft. Du hast es ja schon mal durchgespielt. Stimmt, ich habe es ja schon mal durchgespielt. Ich kann auch meine Komplettlösung mal rausgraben und danach gucken, ob die noch funktioniert. Wer sich jetzt für die genaue Geschichte erzählt, interessiert, wie Marcel diese Komplettlösung geschrieben hat und wie er damit sein erstes Geld verdient hat, der kann das nachhören in Folge 114 und oder Folge 212. Ja, also immer... Also alle 100 Folgen alle 100 wird diese Folgen. Geschichte neu erzählt. Genau. Ein kleiner Flash. Ich finde das gut. In Folge 114 ging es übrigens auch um Status Board, das Programm, das Panic damals rausgebracht hat, um auf Fernsehern im Office Statusmeldungen anzuzeigen. Und um Fernseher geht es jetzt auch, nämlich um die TV-Monitor-Erfahrungen mit einem Samsung-TV. Ja, und zwar geht es darum, ich habe für die PlayStation jetzt ein größeres Abspielgerät mir geholt, denn ich hatte am Schluss wirklich auch das Gefühl, ich kann die Spiele nicht mehr richtig beurteilen. Also gerade Tomb Raider war wirklich, wirklich anstrengend auf dem kleinen Monitor. Hm. Ich habe eigentlich nichts mehr gesehen und irgendwie den Entscheidungsbaum, also den Skilltree, nicht Entscheidungsbaum, den Fähigkeitenbaum, da irgendwelche Skills auszuwählen, da musste ich dann immer zum Fernseher vorlaufen, um zu lesen, was für Skills ich machen könnte. Insofern, ja, da gibt es ein paar Games, die sind die totale Frechheit. Na gut, God of War, das neue, war ja sehr lustig. Da war, hat auch Cory Barlog dann erzählt, naja, wir haben im Studio das halt immer den großen Monitoren und dann die Schrift war da ja immer irgendwie groß genug und ja. Also das hatte ganz Mini-Untertitel, wenn du keinen großen Monitor hast. Sehr und dann sind wir ganz blöd in den Mediamarkt gelatscht und haben geguckt, einen Monitor uns zu kriegen. Leider kenne ich mich überhaupt nicht aus, deswegen war mir auch nicht klar, muss es ein TV sein oder ein Monitor und ja, Bildwiederholfrequenz muss irgendwie passen und es ist sehr, sehr lustig, wenn man nach 30 Jahren oder 20 Jahren zum ersten Mal wieder so ein Monitorgerät, also ein Fernsehgerät sozusagen kauft, weil die haben sich ja doch ein bisschen verändert. Also das letzte, was ich hatte, war ein Röhrenfernseher, irgendwie 2004 oder so. Hatte ich den noch, der war nicht von 2004, war noch viel älter, aber ja, insofern, da ist er, das sind ja jetzt eigentlich Standalone-Computer mittlerweile. Mhm. Also, mit haben Apps auch, und haben ja auch selber Software und App und du hast keine Ahnung, was ist denn das für ein App Store? Wisst ihr, kennt ihr euch da aus? Was ist denn das für ein App Store? Da ist ein App Store drin, das stimmt. Dein TV ist ein Samsung, ne? Genau, ist es der Samsung App Store oder wie? Die haben ihren eigenen App Store. Die haben eigene Apps, die auf Samsung. Das ist, glaube ich, nicht Android. Das ist noch was Eigenes. Samsung surft da irgendwie so ein bisschen mal hier, mal da. Ich glaube, dass die TVs von Samsung nicht auf Android laufen, wobei die Samsung Phones ja schon Android sind. Das ist aber Halbwissen, das werde ich schnell recherchieren. Also aber es gibt einen eigenen App-Store mit eigenen Samsung-Apps. Da gibt es zum Beispiel die Netflix-App und die Amazon-Video-App. Genau. Die für Samsung, die saugt sucks ass, die ist schlimm, weil die Wiedergabequalität kaputt ist. Aber ja, das sind so richtig. Also ich muss ja eher sagen, ich war Samsung jetzt insgesamt positiv überrascht, weil da gibt es dann auch solche Sachen, Login, also das ganze Ding hat Wi-Fi, du gibst erstmal dein Wi-Fi ein und dann erstens richtet sich das halt selber ein und dann öffnest du Netflix und dann sagt er einfach, öffne einfach die Netflix-App auf deinem iPhone. Hm. Dann öffne ich die iPhone-App und dann kommunizieren die miteinander und der richtet dann den Fernseher ein. Finde ich super cool. Das ist gut. Das ging auch noch mit YouTube, ging das zum Beispiel auch. Hm. Einfach die YouTube-App auf dem iPhone hat den YouTube-Kanal konfiguriert auf dem Fernseher. Was auch geht, ist Apple TV ohne Apple TV. Also halt diese Funktionen iPhone da drauf abspielen. Und da fand ich dann sehr lustig, wie bescheuert Apple das eingebaut hat, weil du kannst irgendwie, das ist übers Sharing-Menü, dass du was auf dem Apple TV abspielst. Da wollte ich auch fragen, kann man denn auch noch was anderes abspielen, außer Fotos und Podcasts und Musik. Da kann ich einfach, meinen Scheiß iPhone mirroren, weil das kann er ja eh. Der kann kein Airplay. Nicht? Ich habe ein altes Samsung, ein 55 Zoll Samsung, der ist irgendwie antik schon, also ich glaube 2012 oder 13 haben wir den gekauft. Das heißt, es ist keine aktuelle Erkenntnis mehr, aber die Samsung hat so eine eigene Airplay-like-Geschichte. Die YouTube-App kann das, könntest du mal probieren. Die YouTube-App bekommt dann so einen Extra-Button, mit dem sie abspielen kann. Es gibt eine App für Mac, die heißt irgendwie SmartPlay for Samsung TVs oder so. Die macht ein Menü extra oben rechts und installiert die horrible Audiotreiber. Damit kannst du dann aber deinen Bildschirm auf Samsung TV mirrorn mit ziemlich Lag. Oder Mediendaten auf dein Samsung TV zum Abspielen schieben über die Luft, was ich hernehme, um Serien zu gucken, die auf meinem Laptop liegen. Aber das ist so sein eigenes Ding. Das ist leider nicht einfach so mit dem AirPlay zu verwenden. Ich muss übrigens jetzt hier gerade die Samsung-Webseite zitieren und die behaupten, dass dein Fernseher, zumindest den du hier verlinkt hast in den Shownotes, AirPlay 2 kompatibel ist. Vielleicht musst du einfach mal dein... Aber was muss ich tun? Keine Ahnung, mal dein Betriebssystem updaten? Ich weiß es nicht. Nein. Wie schaltet man AirPlay an? Auf dem iPhone? Das ist im Sharing-Menü. Ah nee, das ist nicht im Sharing-Menü, aber wenn du was spielst, dann hast du unten dieses Dreieck mit den konzentrischen Kreisen drüber. In der Musi-App. Genau. Nee, in der Musi-App. Ja gut, nee, Musik kann ich teilen. Ach, du willst deinen Screen sharen über AirPlay. Geht das? Ja. But how? Wie geht das? Gute Frage. Ich kann offensichtlich auch mein TV damit steuern, mit meinem iPhone sehe ich gerade. Ich kann die Zeit nochmal überbrücken mit noch mehr Hintergrundinformationen. Samsung Smart TV Orsay OS war das Eude OS und die sind 2019 auf ein neues Tizen OS umgestiegen. Tizen ist ja eher, das ist ja ein allgemeines. Ja, vielleicht gibt es Mirroring auch nicht so einfach, ich weiß es nicht. Naja, gut, vielleicht werde ich da auch dann nachtragen, falls es noch was gibt. Aber es sind halt solche Sachen, wie er erkennt auch, an welchem Anschluss ist was angeschlossen. Er erkennt, dass die PlayStation eine PlayStation ist. Also all diese kleinen Convenience-Sachen finde ich schon ziemlich cool. Mag ich. Und du hast einen Samsung QLED 4K Q60R, richtig? Ja, und ich wusste überhaupt, ich hatte keine Ahnung, was ich da kaufe. Ich wusste, 4K ist nicht schlecht, weil dann geht es vielleicht noch so halb für die nächste PlayStation-Generation. Die Bildfrequenz muss halt funktionieren für Spiele. Mhm. Aber er schaltet auch automatisch, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ich glaube, es ist eher positiv, er schaltet auch automatisch diesen Bildmodus um. Denn die heutigen Fernseher, die zeigen ja nicht einfach ein Bild an, sondern die haben je nach Verwendungszweck unterschiedliche Modi. Mhm. Also zum Beispiel Fernsehen wird so angezeigt, dass halt ein bisschen die Sachen verwischen, damit die Bewegungsunschärfen gut kommen. Und bei Konsolen willst du dann, beim Gaming hast du einen Gaming-Modus, der wieder ein bisschen anders funktioniert. Damit das halt, ja. Ich war ja letztens eingeladen von der IFA auf eine Presse Prä-IFA sozusagen, wo dann verschiedene Firmen so ein bisschen vorgestellt haben, was sie dann auf der IFA vorstellen. Und da war Samsung auch dabei und die haben ganz lange darüber gesprochen, wie toll ihr Fernseher sich jetzt neue Bildpunkte ausdenkt mit künstlicher Intelligenz und allem. Und das hast du jetzt auch. Du hast auch diesen Quantum-Prozessor 4K. Das heißt, du kannst da ein- und ausschalten. Denkt sich Bildpunkte aus. Sehr gut. Du kannst da ein- und ausschalten, ob sich der Fernseher quasi per Deep Dreaming irgendwie die Auflösung hochträumt. Ja. Ja. Ja. Super. Enhance. Beschwerst du dich dann demnächst über Dinge, die gar nicht da sind? Also bis jetzt beschwere ich mich gar nicht. Ich finde auch die Fernbedienung wesentlich angenehmer, denn sie haben ungefähr 30 Tasten weggekürzt. Das ist halt jetzt einfach so eine Art Maus wie beim Apple TV, wo ich nach oben und links zu rechts und so mich bewegen kann. Ja. Also alles ganz fein. Das Einzige, was schade ist, ich hatte zwischen dem geschwankt und einem anderen, der noch Cinch hat, damit ich meinen alten Amiga noch anschließen kann. Aber dann habe ich mich doch gegen Cinch und für ein besseres Bild entschieden. Real Game Enhancer. Naja, ich muss aufhören, diese Webseite jetzt. Das lenkt mich nur ab. Gut, wir waren beim Fernsehen. Aus dem Fernsehen kennen wir auch die Podcasterin, um die es jetzt als nächstes geht. Wie schon angekündigt, empfehlen wir einen Spotify-Podcast Film und Fernsehen. Von Charlotte Roche. Genau. Drauf gebracht hat mich Aga, die folgt ihr auf Instagram. Charlotte Roche hat, oder Roche, ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube Roche. So, wie ich es nicht sage. Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Ich habe früher Roche gesagt, mittlerweile sage ich Roche, aber vielleicht ist auch was anderes. Vielleicht heißt sie auch mal auch Huawei oder hier gesessen, aber ich weiß trotzdem nicht, wie sie heißt. Goddammit. Huawei oder so vielleicht. Also Charlotte Huawei. Charlotte Huawei Roche Roche. Genau. Bekannt aus Viva-Zeiten, bekannt von Feuchtgebiete und Stoßgebiete, also den beiden Büchern. Genau, ist mittlerweile auf Instagram und Aga hat mir die Story heute nochmal erzählt, aber ich krieg's ja glaube ich nicht ganz hin. Ihre Tochter hat sie überredet, auf Instagram zu gehen, weil Charlotte Roche hatte Angst, dass da lauter böse Menschen sind. Das ist ja nicht ganz unbegründet. Unbegründet, Angst vor sowas zu haben. Wie sie jetzt bei Spotify gelandet ist, weiß ich auch nicht. Also vor ein paar Wochen gab es plötzlich so einen Teaser. Charlotte Roche macht mit ihrem Ehemann Martin Kess. Martin Kess. Ja, sei mal mit erwähnt. Der Ehemann. Einen Podcast, und zwar heißt der Pardiologie, und da reden die über sich. Ich weiß nicht, manche kennen vielleicht diese Paargespräche, Zwiegespräche, die sind relativ formalisiert. Das ist so eine Methode. Man setzt sich eine Stunde zusammen und jeder spricht dann abwechselnd eine Viertelstunde. Der andere darf dann nichts dazu sagen. Ganz so krass haben sie es jetzt nicht gemacht, aber es hat schon was von so einer Paartherapie. Das heißt, sie setzen sich hin und sprechen eine Stunde oder vielleicht auch weniger miteinander über ihre Beziehung. Und das ist meines Erachtens ziemlich phänomenal geworden, weil also auf der einen Seite, ich höre den beiden unglaublich gerne zu, weil ihr Mann ist auch so ganz anders vom Typus, also sehr bedächtig spricht er und macht viele Pausen und so, und Charlotte Roche wirkt ja immer ein bisschen quirliger, also unglaublich amüsant auf einer Seite und auf der anderen Seite aber sehr tiefgehend, weil du guckst halt einem Paar dabei zu, wie es versucht, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und das ist ja was in unserer Gesellschaft immer noch viel zu sehr meines Erachtens so von der Öffentlichkeit weggehalten wird. Das ist was, das gehört in die vier Wände, und manche Paare machen es gar nicht, weil das irgendwie anrüchig wirkt, sich miteinander auszusetzen. Eine Beziehung hat einfach zu funktionieren. Ich muss echt sagen, je mehr ich drüber nachdenke und je mehr ich diesen Podcast auch höre, umso krasser finde ich das, wie erwartet wird, eine Beziehung hat einfach zu funktionieren, und das ist halt einfach nicht so, sondern eine Beziehung ist immer Arbeit und viel Arbeit, und gerade die sich nicht miteinander auseinandersetzen, sind oft dann die nach außen hin vielleicht funktionieren, aber nach innen dann nicht. Jedenfalls, man kriegt an diesem Podcast das sehr, sehr schön vorgeführt, wie sowas aussehen könnte, dass jede Beziehung ihre Hochs und Tiefs hat, was für krasse Probleme die haben, aber was für einen Respekt ich auch den beiden gegenüber empfinde, wenn ich das höre, wie sie damit umgehen und wie sie wirklich darum ringen, Lösungen zu finden. Ich finde es richtig, richtig gut und richtig volksaufklärerisch sozusagen. Sehr schade, dass es bei Spotify wegversteckt wird. Ja. Denn das ist halt der einzige Podcast, wo ich meinen Spotify-Client anwerfe und es da dann höre. Ja, doof. Ja. Übrigens, für alle, die sich jetzt wundern, warum sie die ganze Zeit jammern und kratzen im Hintergrund hören, das ist mein Kater Spot. Der ist der Meinung, dass es jetzt was zu essen gibt, aber der Meinung bin ich nicht. Und deswegen müssen wir jetzt alle damit leben, dass es da gerade unleidlich ist. Andere jammern und kratzen. Jetzt übertreibst du es wirklich mit den Bezügen und den Übergängen, dass du jetzt den Cutter-Spot bei einem Spotify-Podcast nimmst. Ja. Ist ein bisschen. Ja. On the nose. Also Pardiologie erscheint immer freitags. Da habe ich eh so eine Podcast-Lücke, weil viele meiner Podcasts nicht am Freitag erscheinen. Eine ganz große Empfehlung. Auch sehr schön, kann man auch sehr schön zu zweit hören und sich drüber unterhalten. Ja, keine Empfehlung, sondern eher noch mehr von Jammern ist jetzt das nächste Thema. Eine Unempfehlung, eine Entempfehlung. Ja, wir sprechen zum tausendsten Mal über das neue Spiel von That Game Company. Jetzt haben wir es tatsächlich, also ich habe es zum ersten Mal gespielt, Marcel hat zum ersten Mal die Release-Version gespielt. Wir sprechen über Sky Children of Light. Ja, und das heißt ja noch gar nicht so lange Sky Children of Light. Übrigens ein doppelt fürchterlicher Titel, weil unter Sky findet man natürlich nur Premiere, also Sky, den Sender. Und Children of Light ist irgendwie so eine religiöse Sekte. Hm. Und in der Verbindung wird es auch nicht besser, danach zu suchen. Also sie haben sicher Children of Light dahinter gesetzt, damit man es besser findet. Aber man findet gar nichts in der Hinsicht. Vielleicht wird es irgendwann so eine Abkürzung werden wie Skottle oder so. Skottle. Und ich habe im App Store hat jemand sich schon den Suchbegriff gekauft natürlich. Also Skottle. Wenn man nach Sky Children of Light sucht, dann kommt oben irgend so ein Learn How to Read Spiel und dann kommt Sky. Also Skottle ist jetzt erschienen und es ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich vor 2-3 Jahren, ich glaube 2 Jahre ist es her, spielen durfte in der Beta und in vielen Bereichen aber auch nochmal anders. Martin, wie war denn so dein Eindruck? Ja, also ich kam da so rein und also ich war schon so halb geduckt, weil ich Angst hatte, wann mir jetzt als erstes die Free-to-Play-Sachen um die Ohren gehauen werden. Insofern war die erste Begegnung mit diesem Spiel schon mal anders, als sie mit allen anderen Net Game Company Spielen waren bisher. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, okay, ja, sie knüpfen so ein bisschen an Journey, teilweise natürlich auch ein bisschen an Flower, aber hauptsächlich an Journey. Und es ist irgendwie, man merkt, das klappt halt nicht so gut auf diversen Ebenen. Also es fängt an mit so einem Intro, wo dann halt nicht alles irgendwie jetzt nonverbal und mit opulenten Bildern erklärt wird, sondern halt erstmal rumgelabert wird von irgendwie Children. Also es ist dadurch nicht erklärter, weil irgendwie der was sie da sagen, ist genauso verwirrend. Aber es ist halt irgendwie so banalisiert, ja. Es ist irgendwie so The Children of Light, bla bla bla bla. Ja, also ich habe schon vergessen, was sie sagen, weil das ist so belanglos, obtus irgendwie, was einem da gesagt wird. Du hast den Vorteil, dass du vergessen hast, was sie sagen. Ich konnte nicht alles lesen, weil die deutsche Schrift passt nicht aufs iPhone drauf. No. Die wird links und rechts abgeschnitten. Ja, einfach das mal. Also auf mein iPhone hat es drauf gepasst, aber das ist ein anderes Problem. Vielleicht, du hast ein großes, oder? Ja, ja. Weil ich habe das, das ist ja seltsam, wirklich strange. Naja, und dann geht es los und dann sieht das noch alles ganz schön aus und man denkt sich, okay, das ist so ein bisschen wie Journey. Und dann kommt dann der nächste Punkt, so irgendwie, dann wird einem erstmal gesagt, ja, lauf auf den Tower zu. So, und das ist halt irgendwie auch genau das Gegenteil von dem, was ich an Journey gut fand, nämlich da ist so dieser Berg in der Ferne und du weißt instinktiv, du musst auf diesen Berg zulaufen. Hier wird er erstmal irgendwie so auf die Nase gedrückt, lauf mal in die Richtung bitte. Aber auch verschmerzbar potenziell, wenn nicht irgendwie ganz grundsätzlich ich das Problem hätte, dass ich nicht weiß, was ich mache und warum ich es mache. Das ist irgendwie, ja, ich muss da irgendwelche Gates aktivieren. Jetzt wuseln da aber andere Spieler rum. Denen kann ich irgendwie eine Kerze anzünden. Dann sind sie nicht mehr transparent, sondern sehen so aus wie mein Avatar, was dann komplett verwirrend ist, weil ich dann irgendwie 3 von den gleichen Avataren gerade in der Anfangsserie rumlaufen habe, die alle so aussehen wie ich und ich weiß nicht, welcher davon ich bin. Dann lösen die auch diese Puzzles, die ich eigentlich lösen wollte. Und ich habe das Gefühl, die spielen jetzt eigentlich für mich. Und das ist nicht so ein Miteinander, sondern es ist eher so ein, man läuft sich hinterher und nebenbei passieren diese Puzzle. Und auf irgendwelche magischen Art und Weise kommt man dann weiter. Man muss dann fliegen, weil man diesen Mantel bekommt und damit fliegen kann. Die Flugsteuerung ist auf dem iPhone eine mittlere Katastrophe, zumindest für mich. Also vor allem, weil ich es auch total unintuitiv finde, ein Flugzeug zu steuern wie ein Auto. Sprich, oben nach oben drücken heißt nach oben fliegen und nach unten drücken heißt nach unten drücken, unten fliegen. Aber auch darüber hinaus ist es einfach irgendwie eine seltsame Steuerung auf dem iPhone. Auf dem iPad ist die Steuerung übrigens total anders. Was? Also ist ganz anders. Was? Ja. Sie haben irgendwie zwei verschiedene Steueridiome entwickelt für iPad und iOS, okay. Für iPad und iPhone. Also ist es gut oder ist es komisch? Anders. Also ich glaube, die Steuerung auf dem iPad ist ein bisschen besser. Ich bin allerdings auf dem iPad jetzt noch nicht geflogen. So. Also da muss ich dazu sagen, vor 2 Jahren war so, ich habe das Spiel aufgemacht und wegen der Steuerung fast nach einer halben Stunde aus dem Fenster geworfen. Hm. Insofern, da hat sich sehr, sehr viel zum Positiven gewendet. Die ist jetzt vielleicht noch nicht optimal, aber machbar. Also früher musstest du, wenn du laufen wolltest, so wischen, so swipe, swipe, swipe, swipe. Hm. Dann sind die so gehüpft. Das sieht man auch in dem Trailer noch von Apple. Ja. Also auf dem iPad musst du jetzt aus einer Ecke rausziehen, um zu laufen und swipen, um zu springen. Okay. Und das zum Fliegen hältst du irgendwo und mit dem zweiten Finger kannst du dann die Kamera bewegen oder so. Egal. Auf jeden Fall, bei mir hat das auch sofort den Impuls ausgelöst, okay, ich will jetzt einen MFI-Controller benutzen. Vielleicht ist es dann besser. Wobei ich dann nachgeguckt habe, ob man dann einfach, also ich habe es erstmal angeschlossen, hat nicht funktioniert, was mich gewundert hat, weil das ist ja irgendwie, kommt auch für Apple TV und alles und macOS. Und dann habe ich es nachgeschlagen und da steht dann in der Hilfe, ja, du kannst MFI-Controller benutzen, alle, die für macOS supported sind. Und, ja, das heißt dann wohl, dass ich die nur für macOS benutzen kann, aus irgendwelchen Gründen. macOS kommt aber jetzt noch nicht, also kommt irgendwann demnächst raus, ist noch nicht draußen. Und mittlerweile ist es nur auf iOS erschienen. Und dann habe ich das halt weitergespielt, dann kam ich so in eine Hub-Welt, wo ich auch nicht so wirklich verstanden habe, was ich jetzt da mache. Also da sind dann so Schreine, wo ich meine Frisur ändern kann, wenn ich mir für irgendwelche Kerzen oder Herzen Frisuren gekauft habe. Du hast da wirklich 5, 6 Leute, alle sehen gleich aus, weil du halt gleich startest und später im Spiel kannst du dich customizen. Das heißt, da wo du es jetzt am Anfang brauchst, weil du noch niemanden kennst und irgendwelchen Leuten über den Weg läufst, mit denen du dich vielleicht anfreunden willst, da sehen immer noch alle gleich aus. Ja. Dann kann ich mich da um so ein Lagerfeuer auf eine Bank setzen und wenn ich mich auf die Bank setze, dann kann ich mit jemand anders, der sich auf die gleiche Bank setzt, chatten, so richtig Textchat, wo ich auch gedacht habe, oh nein, das ist keine gute Idee, ich stehe mal lieber wieder besser auf. Man kann dann irgendwie auch, ich weiß nicht, ich glaube, da muss man befreundet für sein, wenn man mit anderen irgendwo chatten will. Da muss man zumindest mal sich die Kerze angezündet haben oder so. Und wenn sich dann zwei unterhalten, die sich die Kerze angezündet haben, dann sieht man als Dritter nur so Chatboxen, in denen Pünktchen drin sind. Und man weiß, ich wusste im ersten Moment nicht, was passiert hier? Bin ich noch nicht hoch genug gelevelt, um Chats zu sehen? Muss ich mir irgendwie das kaufen, um zu chatten? Wie vermeide ich das? Je so hoch zu leveln. Ja, es ist sehr verwirrend. Und dann gibt es irgendwie so Anführungszeichen Firekeeper, also so Leute, zu denen man laufen kann, um irgendwas, irgendwelche Skilltrees hoch zu dödeln. Da kann man dann auch eine Frisur haben oder irgendwie mehr Energie oder ein Herz, wobei man auch nicht weiß, was das Herz jetzt macht. Ich habe mir dann später erarbeitet, dass es halt so diese zwei Währungen gibt, nämlich Kerzen und Herzen. Schön übrigens auf Deutsch. Nice. Genau. Mhm. Und dann habe ich das nächste Level gespielt, danach kommt wieder so ein Hub und in dem sind dann wieder andere Leute, zu denen man gehen kann, um irgendwelche Dinge zu leveln und die haben auch alle unterschiedliche Skilltrees und das ist sehr verwirrend und ich habe nicht verstanden, wie das Spiel funktioniert. Also das zweite Hub fand ich noch viel verwirrender als das erste, ja. Aber das erste kannte ich schon. Hm. Dass ich überhaupt wieder in einem Hub gelandet bin, why? Na gut, wo soll ich anfangen? Start at the beginning. Continue also until you reach the end. Sehr, sehr klar, dass sie Journey als Blaupause genommen haben für das Spiel. Denn alle Elemente, die es in Journey gibt, sind in diesem Spiel drin. Hm. Das heißt, ich starte alleine, ich treffe andere Leute, aber ich treffe halt nicht eine andere Person, sondern 5 gleichzeitig. Ja. gefühlt. Mhm. Das heißt, ich bin völlig überfordert beim ersten Mal, wenn ich Leute treffe. Dann ging es mir so beim Befreunden, dachte ich mir, Moment, ich kenne den doch noch gar nicht. Ja. Aber wenn ich dem jetzt nicht eine Kerze gebe, bin ich voll unhöflich. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Und was heißt überhaupt befreundet sein? Ich kann ja nicht mit 50 Leuten da befreundet sein. Wenn ich mich jetzt mit dem anfreunde, was bedeutet das? Ist das dann schon was Ernstes? Mhm. Ich habe dann das Wiki gelesen, weil man ist ja irgendwie so, man weiß ja sonst nichts. Und da stand dann irgendwie noch drin, dass Kerze anzünden quasi nur der erste Punkt ist, um tatsächlich dann befreundet zu sein, um sich dann noch weiter zu befreunden, muss man dann irgendwie noch mehr Kerzen austauschen oder irgendwas? Ich habe es nicht genau verstanden. Aber ich konnte schon einen Namen vergeben der Person. Ah, okay, dann hast du genug Kerzen ausgetauscht. Ach, du konntest der Person einen Namen geben. Und das fand ich total spooky, weil ich war überhaupt noch nicht so weit. Das war super, weiß ich nicht, es war so wie wenn du in eine Kneipe gehst und aus Versehen im Darkroom gerade landest und dann, ich wollte erst mal ein Bier trinken. Naja. Ich habe ganz kurz erst gezockt, vielleicht 5 Minuten und alles, was in Journey ist, ist da auch. Und irgendwie in Journey bist du da und hast diese Welt, durch die du läufst und weißt nicht genau, was du machen sollst. Aber es ist okay, weil du diese Welt erforscht und die total faszinierend ist. Und hier hast du diese Welt und weißt nicht, was du da sollst. Und es ist nicht okay, weil du weißt nicht, was du da sollst. Du weißt nicht, was das alles soll. Ist mein erster Eindruck. Vielleicht wird er noch besser, aber bisher bin ich irgendwie verwirrt und nicht angetan. Ja, da gibt es viele Gründe dafür. Also ich meine, es ist wie jemand, der alle Zutaten von Journey nimmt und dann eine, wie heißt das bei Zelda Breath of the Wild, eine Matschsuppe damit braut. Dubious Soup. Ja, genau, Dubious Soup damit braucht. Also die Elemente sind zwar alle da, aber okay, Martin hat es ja schon gesagt, es fängt an mit einer Cutscene, die ist wie genauso gemacht wie in Journey, diese flachen 2D-Cutscenes. Ja, ja. Die sagt dir erstmal noch gar nichts. Die sagt dir Sachen, die willst du nicht wissen. Dann sagt sie noch explizit. Das heißt, ich lese einen Text und lass mich gar nicht aufs Bild ein. Okay, gut, dann fange ich an. Bei Journey ist es so, Journey nimmt sich, glaube ich, eine halbe Stunde dafür Zeit, bis du überhaupt, also du musst erstmal gehen lernen, nein, gucken lernen in Journey. Dann lernst du gehen. Dann lernst du nach 5 Minuten erstmal überhaupt Energie aufnehmen. Dann lernst du hopsen. Dann lernst du fliegen. Dann lernst du zusätzliche Dinger holen, um deinen Schal zu verlängern. Also in Journey wird es total ausgebaut. In Journey hast du am Anfang nur einen Korridor, wo du überhaupt, oder du hast so wenig Points of Interest, dass du erstmal exploren möchtest und die dir angucken. Den Anfang finde ich übrigens noch relativ gelungen bei Sky. Das war viel schlimmer am Anfang. Mhm. Da war es nämlich so, dass du sofort auf diese anderen gestoßen bist und irritiert warst. Mhm. Und jetzt hast du wenigstens da so eine Minute oder 2 Minuten alleine für dich. Was total wichtig ist, auch in Journey. In Journey hast du ein ganzes Level am Anfang alleine für dich, um erstmal die Controls zu lernen und dann erst mit den anderen zu interagieren. In Sky, du fängst sofort an zu fliegen, du fängst sofort an, den Sand runter zu rutschen. Das kommt alles sofort. Es ist auch nicht dramaturgisch aufgebaut. Also Sky ist geplant als relativ offene Weltspiel, wo du so Aufgaben mit anderen gemeinsam löst und dich da auch aufhältst in diesen Levels. Insofern ist es lange nicht so dramaturgisch geskriptet. Aber dadurch verlieren natürlich die einzelnen Sachen, jetzt fliege ich, jetzt fahre ich den Sand runter, jetzt wird es gruselig und so, verlieren die einzelnen Sachen auch sehr stark ihre Funktion, weil der Game Designer kann gar nicht sagen, das ist jetzt hier dramaturgisch eingesetzt. Dann, du wirst von Anfang an mit Hilfeboxen zugeschlagen, wie in so einem alten Nintendo Zelda. Sie machen sich überhaupt nicht die Mühe, dass du irgendwas selber entdeckst. Und das verstehe ich einfach nicht. Warum? Warum? Aber auf der anderen Seite sind die Hilfeboxen überhaupt nicht hilfreich, um den Sinn zu verstehen, was ist überhaupt mein Ziel hier? Mhm. Warum mache ich das? Dann poppt plötzlich rechts ein Skilltree auf. Ich habe keine Ahnung, was soll dieser Skilltree? Ja. Ich kann mich hinsetzen dann und steht zeigen. Da, ich habe es zeigen gelernt. Deine Kommunikationsfähigkeit ist gestiegen. Ja. Aha, und was, hä? Was? Du kannst noch eine Kerze ausgeben, um die noch mehr zu steigern. Ja, ich kann Level 2 von ich zeig mal dahin irgendwie haben, wo ich mich auch frage. dann haben sie sich erdreistet, dann haben sie sich erdreistet an die, also erstmal überhaupt einen HUD zu machen. Das heißt, du hast immer Icons drin im Bildschirm. Und sie haben sich erdreistet, die auch noch mit Notification Bubbles. Oh ja, stimmt. Drück mich an, du hast noch nicht in der Nase gebohrt, die Geste für in der Nase bohren gemacht. Noch nie. Du musst die jetzt erstmal machen, damit der rote Böppel weggeht. Ja. Meine Fresse. Und das kommt von den Journey-Machern. Ja. Also das ist mir unbegreiflich, wirklich. Also sie haben jedes Element aus Journey genommen und überlegt, wie kann man das einbauen, dass es nicht mehr schön ist. Oder meine erste Theorie war eigentlich, das ist halt eine Satire. Wir nehmen Journey und zeigen, was aus der Spielebranche geworden ist. Ja. Mit diesen Lootboxen und dem ganzen Scheiß. Naja, also du checkst nicht, was du da tust. Die Welt ist zu offen und zu leer gleichzeitig und zu voll auch gleichzeitig. Es sind zu viele Leute da, die dich überfordern, die sind alle ununterscheidbar, du weißt nicht, wer ist, sonst würdest du ja vielleicht so eine kleine Aufgabe mal mit einem anderen machen erst. Mhm. Also, selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte von Journey 2 Leute auf 5 Leute oder 10 Leute gehen, dann mache ich doch einen Hub, wo ich erstmal ein Level mache, wo nur 2 sind. Und dann ist es doch auch viel schöner, dann zu entdecken, oh, da kommt ja noch jemand, habe ich nicht erwartet, weil bei Journey waren es nur 2. Mhm. Nee, die Gelegenheit kriegst du nicht. Du hast auch keine Gelegenheit, dich kennenzulernen, sondern du wirst sehr schnell in dieses Hub reingeworfen, wo dann ganz viele auf einem Haufen stehen. Ein Hub, wo du dann dich anziehen kannst und deine Perücke und deine Kleidung ändern kannst du aber nicht, weil du hast noch nicht die Erfahrung gesammelt. Ja. Ja, sondern das kommt erst später. Ich habe aus Versehen zuerst eine Frisur gelevelt und konnte dann erschließen, okay, man kann hier offensichtlich seine Frisur ändern. Aber ansonsten bin ich immer zu diesen Schreinen hingegangen und dann konnte ich halt aus einem Kleidungsstück auswählen. Das war irgendwie sehr sinnlos alles. Dann drücke ich irgendwo, kommt ein Bildschirm, 5 Kerzen, 5 Euro. 20 Kerzen, 10 Euro. Ein Season Pack, Bonuskerzen. 30 Euro mit 12 Bonuskerzen. Und Spezialflügel. Ich habe noch keine Ahnung, was Kerzen überhaupt sind. What? Gut, ich habe irgendwo hingedrückt. Das kam jetzt nicht von sich aus. Aber und dann alleine Kerzen sind in dem Spiel ja eine Geste, mit jemandem in Verbindung zu treten. Mhm. Und das zu monetarisieren. What the fuck? Ja, aber was ich noch nicht verstanden habe, ja, verbrauche ich wirklich eine Kerze, wenn ich jemanden bekerze? Ich weiß es nicht, ich glaube schon, aber ich weiß auch nicht, wie man Kerzen kriegt. Ich habe irgendwie Kerzen gekriegt im Laufe des Spiels, durch Spielen. Ja. Ja. Dann das nächste. Ich in Journey habe ich Kerzen anzünden. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat mir Kerzen gegeben. Da standen welche rum. Ja, genau. Man muss mit Kerzen, dem Flammensymbol antippen. Ja. Und dann also man kann sowohl irgendwie die Darkness irgendwie bekerzen und bekommt dafür Kerzen oder man kann zu Kerzen hin und dann kriegt man auch Kerzen. Aber ja. Dann, man kennt ja aus Journey diesen Schal, der so anzeigt, wie viel Energie habe ich und der gibt auch an, wie viel kann ich fliegen. Mhm. Das haben sie jetzt ins HUD gepackt. Also ich habe oben in meinem Symbol, wie viel da steht, wie viel ich das fliegen kann. Das ist so ein Umhang, ja, so ein Kreissegment. Erstens, sie haben es geschafft, es so undeutlich zu machen, dass ich mir nicht ganz klar bin, an welchen Sachen ich mich aufladen kann und wie sich das auflädt. Mhm. Ich glaube, es sind so Silberdinger, die in diese der Luft Silberdinger, die rumfliegen, Luft da fliegen. Kriegst du mal einen Hint. Wenn du die Silberdinger einsammelst, kriegst du... Ja, den Hint habe ich gelesen. Ja. Aber ja. Kerzen anzünden hat mir auch Energie gebracht. Und, ja, siehst du, du hast halt dieses Symbol oben. Meine Fresse, der Schal hat super funktioniert. Ich wusste immer völlig intuitiv, habe ich Energie, habe ich nicht, wie viel potenzielle Maximalenergie habe ich. Sie haben es geschafft, dieses identische Element zu übernehmen und völlig kaputt zu machen. Hm. Weil dieses, ich muss immer aufs Hub oben gucken, wie viel Energie ich gerade habe, kann gar nicht fliegen. Ich sehe nicht, was ist meine Maximalenergie, keine Ahnung. Irgendwann kam dann, du bist in Stufe 2 aufgestiegen oder so. Ich weiß es nicht. Also, und die Direction fehlt halt komplett. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, das macht ja nichts, wenn das Spiel dich nicht an die Hand nimmt und sagt, du musst jetzt darüber gehen. Hm. Aber das Spiel lädt zum Entdecken halt auch nur so halb ein, weil dauernd wuseln andere Leute um dich rum. Die stressen mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, mehr als dass sie irgendwie cool sind, weil ich habe das Gefühl, das sind dauernd andere. Ja. Ich muss mit denen interagieren, dann kniet sich einer vor mich hin und gibt mir eine Kerze und dann muss ich höflich sein oder nicht, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite gibt's halt dann doch am Anfang eines Levels so eine Direktive, zum Beispiel Leute alle Glocken. Also ich hab so eine ganz komische Mischung zwischen, ich habe in den Levels zu wenig und zu viel Zeit gleichzeitig. Die hängen auch nicht wirklich zusammen. Also Martin hat ja auch gesagt, du kommst dann nochmal in den Hub. Das hat mich komplett irritiert. Warum komme ich mitten im Spiel wieder in den Hub? Ich dachte so, das Anfangshub mit dem Ankleiden ist so mein Startpunkt, wo ich dann vielleicht wieder anfange oder so. Wo man vielleicht auch hin zurückkommt auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ja, aber das ist irgendwie. Aber nicht, dass ich dann in ein anderes Hub wieder. Keine Ahnung. Ja. Und ich weiß also auch ich nicht, ist der Skillgeber aus dem ersten Hub, ist der auch im zweiten Hub oder ist das jemand anders? Muss ich irgendwie in den ersten Hub zurück, um diesen Skilltree von dem ersten Skillmenschen da zu leveln? Keine Ahnung. Ich meine, sie kämpfen natürlich damit, dass man ein Handy einfach ausschaltet. Ja. Jederzeit. Das heißt, ein Spieler kann auch weg sein. Aber. Also ja, ich bin auch mehr verwirrt. Als ich damals die Beta gespielt habe, war ich sehr verärgert, weil halt neben dem ganzen Kritikpunkten, die ich jetzt gesagt habe, auch noch die Steuerung schlecht war und das Onboarding noch viel schlechter war. Mhm. Das haben sie verbessert. Es gibt eine Sache, eine einzige Sache in dem Spiel, die mir wirklich gefallen hat, und das war, wie man zu diesen Gesten kommt. Also du hast sozusagen eine Art Emoji, da drückst du einen Knopf und kannst eine Geste ausführen, irgendwo hinzeigen oder sagen, ich bin müde oder so. Und die bekommt man ein bisschen wie bei The Vanishing of Ethan Carter, dass du so Geistergestalten dir anguckst und dann wird so eine Sequenz abgespielt, was die gemacht haben. Die verfolgst du dann zum Beispiel durch einen Raum und der eine Typ hat vielleicht ein Brot gebacken. Und dann gehst du an die erste Stelle, wie die so den Teig macht und dann tippst du das an und dann verschwindet er und geht zu einer anderen Position, wo er dann den Teig in den Topf tut und so weiter. Und dann in den Ofen und so weiter. Und am Ende dieser Sequenz kommt eine kleine Animation mit dem, was er gemacht hat. Und dann macht er zum Beispiel, dass er den Teig, das Brot ist fertig und danach gähnt er. Und ab da kannst du gähnen. Als Emoji. Und diese kleinen Storys, die fand ich sympathisch. Das hat mir auch Spaß gemacht, diesen Figuren zu gucken, was haben die da gemacht, was ist das für eine Welt. Die gibt's ja nicht mehr, also Geisterfiguren und diese Animation zu gucken. Das war das Einzige, was mich irgendwie motiviert hat oder mir Spaß gemacht hat. Dann später diese Animationen aufzurufen und so. Also überhaupt die gesamte UI-Interaktion finde ich fürchterlich. Mhm. Wenn du eine Kerze anzündest, musst du auf den Bildschirm klicken, obwohl du deine Daumen an den Rändern hast von dem Bild. Mhm. Diese Emoji, da musst du so ein Klappfenster aufmachen, dann kannst du ein Emoji auswählen. Mhm. Also das ist alles nicht, ja, also viel zu sehr eine zweite Ebene eingezogen, die die Immersion kaputt macht. Ja, also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich würde das gerne spielen, aber es ist einfach, es gibt gerade zu viele Barrieren für mich, da überhaupt reinzukommen. So, also ich denke jetzt gerade so, vielleicht warte ich auf die Mac-Version, dann habe ich zumindest einen Controller, vielleicht ist es dann irgendwie intuitiver, da reinzukommen, oder Apple TV, keine Ahnung, wie sie es da lösen, ob man da dann wenigstens den MFI-Controller benutzen darf. Aber ich würde gerne, aber es hält mich aktiv an vielen Stellen davon ab, mich damit zu beschäftigen. Das ist der sehr große Unterschied zu der Beta damals. Nach der Beta war ich einfach nur sauer und empört, dass die Journey genommen haben, das Herz rausgerissen, alles schlechter gemacht haben. Also es gibt sogar, ich weiß nicht, ob das noch im Spiel ist, es gab sogar dann diese Sandfahrt aus Journey als Rennen, wo du gegen einen anderen so ein kompetitives Rennen gemacht hast. Mhm. Also sie haben alles genommen und es irgendwie schlechter noch wieder eingebaut. Das hat mich wirklich geärgert. Jetzt sehe ich ein bisschen Potenzial in dem Spiel und sehe einfach bloß, dass es halt so wie ein toller Film ist, den du super toll findest, der aber nicht im Fernsehen läuft, normal, sondern auf Hot oder so auf so einem Bezahlfernsehen. Also da steht dann halt, schaust dir Star Wars an und links steht noch 5 Messer, jetzt anrufen. Und eine Nummer eingeblendet und so. So fühlt sich gerade das Spiel an. Ja. Also genau das, was du gesagt hast, Martin, es sind ganz viele Barrieren, aber darunter könnte jetzt mittlerweile, würde ich sagen, sogar was Interessantes stecken. Da komme ich aber gar nicht erst hin. Hm. Was mich halt irgendwie noch irgendwie total interessieren würde, ist, ich habe im Vorfeld dann irgendwie gelesen und es hieß ja immer, ja, wir haben das Kommunikationsproblem gelöst und bei uns sind alle nett zueinander. Und wir haben da diverse Mechanismen, die dazu führen, dass die Leute irgendwie freundlich miteinander chatten und alles ist gut. Und ich glaube das nicht und ich möchte sehen, wie das implementiert ist und wie das angeblich funktionieren soll. Aber auch da bin ich noch nicht so weit. Ja, selbst da widersprechen Sie sich ja selber, was Sie zu Journey damals erzählt haben, dass Sie gemerkt haben, wenn mehr als 2 Leute da sind, dann bricht die Kommunikation zusammen. Und ich sehe wirklich auch im Spiel nichts, was das verhindern sollte. Ja. Dass Sie, also alleine jetzt in meiner kurzen Spielzeit hatte ich die Situation, wir waren zu dritt da, ich habe dem einen eine Kerze gegeben, also Austausch, und der dritte stand halt daneben und war der Depp, während wir uns angefreundet haben. Tja, aber ihr hättet dem doch auch noch eine Kerze geben können. Ja, aber danach hatte ich auch keinen Bock mehr. Nochmal eine Kerze. Ich wollte ein bisschen exploren. Ja, und den Loser dann eine Kerze geben, das ist auch nicht so. Ja, nur dritte Kerze am Wagen. Es ist super verwirrend. Wir wissen, dass Apple eine Teilschuld an dem Ganzen hat, weil Apple gesagt hat, ihr müsst es Free-to-Play machen. Ganz grundsätzlich fürchterliche Entscheidung und das Spiel trieft davon, dass das eine schlechte Entscheidung war und dem Spiel in den Weg kommt. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass Apple da UI-Beratung beigesteuert hat. Und Apple sind hat die mittlerweile keine, so schlecht? Apple hat keine Games-Erfahrung selber. Es kann schon sein, dass da so UI-Paradigmen wie dieser Unread Bubble, dass der gut ist. Im Kontext der Apps bastelt und Apps kritisiert. Da musst du nur den falschen UI-Engineer erwischen, der so davor Reminders gebaut hat. Und dann sagt er, ja, da muss ein Menü her. Na gut, also ganz ehrlich, man muss die Benutzer in den Menü führen. Und, man muss schon auch ein ziemlicher Vollidiot sein, wenn man that Game Company für sich gewinnt und denen als erstes sagt, macht man ein Free-to-Play-Spiel. Ja. Also da muss man schon Dachschaden haben. Weil es gibt, glaube ich, keinen Spielehersteller, wo ich am wenigsten gesagt hätte, mach ein Free-to-Play-Spiel. Hm. Also da könnte ich mir fast jedes andere Spiel vorstellen, eher. Als ja. Aber ich finde es halt lustig, dass sie tatsächlich ein Remake von Journey gemacht haben. Und dann ein schlechtes. Ja. Weil sie hätten ja auch was ganz anderes machen können. Ja, es scheint, es hat alle Trappings, alle Tropes von diesem schlechten, irgendjemand kauft ein kreatives Studio und lässt sie dann das Gleiche, was schon mal Erfolg hatte, nochmal produzieren. Und das Schlimmste für mich persönlich ist, wie viele Leute es gibt, die da draußen das toll finden, dieses Spiel, wie es ist. Also auch in den Beta-Gruppen, da habe ich reingeguckt und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe jetzt nichts mehr. Warum findest du das schlimm? Ich finde es deswegen aus eigennützigen Motiven, weil wenn nicht alle Leute sowas toll fänden, dann würde sowas nicht so gemacht und dann hätte That Game Company wieder ein gutes Spiel gemacht. Es ist halt erstaunlich, wie weit man mit Blendwerk, in Anführungszeichen, da schon punkten kann. Also ich habe euch ja heute auch intern in unserem Chat irgendwie dieses eine Review von Touch Arcade Forum geschickt, wo es irgendwie hieß, es ist wunderschön, es ist toll, ich habe keine Ahnung, was ich mache und warum ich hier rumlaufe, aber ich finde das super. So, und das ist halt für mich so die Grundessenz von dem Gefühl und das ist halt, das reicht mir nicht, dass die Grafik toll ist. So, ja. Ich fasse es nochmal anders zusammen. Du musst gucken, wo die Leute herkommen. Die kommen aus 3, 4, 5 Jahren Erfahrung Free-to-Play-Spiele. Hm. Und dass sie dann ein Sky toll finden, weil du vielleicht nicht alle 2 Sekunden Geld nachwerfen musst oder auf einen Timer warten, verstehe ich. Aber es ist halt, es macht, also mich macht es halt wütend, wenn das sich dann auf Spielehersteller wie That Game Company überträgt. Solange diese Märkte getrennt sind, darf es für mich hunderttausende Free-to-Play-Spiele geben. Aber wenn sich das auswirkt, wenn jetzt Naughty Dog als nächstes Spiel ein Free-to-Play-Spiel macht, dann finde ich das viel schlimmer, als wenn jetzt Zynga ein Free-to-Play-Spiel macht, nächstes und noch eins. Und das heißt, du findest gar nicht schlimm, dass die Leute es gut finden, sondern dass es so gut ankommt, was ja im Grunde das Gleiche ist, aber... Auch hier sind wir wieder an der Systemfrage angelangt. Ja. Das ist so... Na, dass die Leute irgendwann gesagt haben, mir ist es wichtiger, meine 2 Euro zu behalten und dafür jetzt so einen verfurzten Crap zu bekommen, anstatt 2 Euro zu zahlen. Wenn die Leute vor 5 Jahren 2 Euro bezahlt hätten, dann hätten wir hier jetzt ein That Game Company Spiel, was vielleicht nicht so gut ist wie Journey, aber wahrscheinlich so gut wie Flower. Das ist halt meine These dabei und das macht mich wütend. Ich befürchte, weil die Leute ihre 2 Euro behalten haben. Ja, ich befürchte, wir werden dieses Thema noch auf dem Nachklapp behandeln. Vorerst wollen wir aber jetzt hier mal den Deckel zumachen und zum heutigen Nachklapp kommen. Da fangen wir mit dem beliebten Thema lustige fahrende Rollbretter an, namentlich dieses Mal Zirk und Voi. Ja. Der Konvoi ist angekommen in München, also Voi haben wir jetzt auch. Ich muss sagen, ich mag den Roller von seiner Bauart sehr gerne. Wirkt irgendwie schön robust und die Bremsen sind nicht so ausgeleitet wie beim Leim. Schauen wir mal in einer Woche, wie es dann aussieht. Tragische Sache bei Voi ist, der Geschäftsbereich geht nicht mal bis zum Ostbahnhof. Ja. Also das ist schon ein bisschen peinlich. Die haben den kleinsten Geschäftsbereich, aber hunderttausende Roller, was sehr ärgerlich ist. Ansonsten ist es ja lustig, wenn man so die 4 Anbieter nebeneinander stellt, wofür sie sich entschieden haben. Die Lime und Voi haben die Rücktrittsbremse und Lime und Voi machst du ein Foto am Ende deiner Fahrt, wo das Ding steht und die anderen, der Tier hat diese coole Klingel, wo du so drehst, die viel besser ist, finde ich, weil du dann nicht gucken musst, wo dein Daumen gerade ist. Also es ist ganz lustig so zu gucken. Was da passiert ist. Zirk habe ich tatsächlich jetzt eine Antwort auf meine E-Mail bekommen und mir wurde jetzt die Erstattung des Betrags in Aussicht gestellt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, jetzt fahre ich doch wieder mit Zirk, weil wenn er wieder zickt und so ein Scheiß kommt, dann schalte ich ihn halt einfach aus. Selber Pech. Ja, also pff. Nein, es ist einfach das Problem, dass der Zirk lustigerweise am häufigsten rumsteht. Das mag auch daran liegen, dass das Geschäftsgebiet bei uns endet. Ja. Und die Leute da halt da nicht weiterfahren können und die da. Bei also, euch bleiben die Roller stehen. Ihr seid der Rand. Ansonsten, ich ärgere mich auch, wenn die auf dem Bürgersteig stehen, aber man muss sie ja nicht dahin stellen, man kann sie auch vernünftig wegstellen. Ja. Interesting. Genau, also ich bin immer noch zufrieden und ich habe gemerkt, wie natürlich jetzt immer noch so diese Honeymoon-Phase ist, aber das wird jetzt dann irgendwann als ganz normales Ding in mein Portfolio integriert werden. Und es ändert halt die Mikromobilität und das ist ganz spannend dran, weil ich glaube, es ist insgesamt ganz gut, wenn sich da mal was verändert. Weil halt Dinge in Frage gestellt werden und vielleicht auch nochmal neu gedacht werden. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie stabil alles in den letzten 20 Jahren war. Also die Fahrradinitiativen, wie lahm die vorangekommen sind in den 30 Jahren. Ja. Immer so ein bisschen und sonst halt gar nichts. Und deswegen glaube ich, ist sowas wie ein E-Roller ganz disruptiv, weil der sagt halt plötzlich, ey, unsere Fahrradwege sind zu klein. Hey, das ist blöd, wenn da noch ein Auto rumfährt. Machen wir doch hier die 30er-Zonen komplett dicht für die Autos. Oder warum parken hier denn überall die blöden Autos? Ich brauche doch jetzt Platz. Also einfach das Denken damit ein bisschen aufzubrechen, finde ich auch cool. Ja. Die Systemfrage. Ja. Zum nächsten Thema fällt mir keine gute Überleitung ein, deswegen kommen wir einfach so dazu. Sea of Solitude, haben wir noch mehr zu sagen? Ja, Sea of Solitude, und zwar habe ich mir das Interview mit Cornelia Gebhardt bei Insert Moin angehört, wo sie erzählt, ich wollte das bloß mit wiedergeben, dass das Absicht war mit dem deutschen Akzent, weil sie sozusagen dafür werben wollte, für diese Art zu sprechen, was ich irgendwie weird finde. Es ist legitim, es macht es für mich nicht besser. weil... Wie gesagt, Werner Herzog hat seit 30 Jahren eine Brand damit, insofern... Genau, also ich denke, für Nicht-Deutschsprachler ist es wahrscheinlich auch halb so schlimm. Was für mich trotzdem bleibt, ist, dass es halt teilweise so wirkt, als wäre es auf Englisch geschrieben von einem Deutschen, was es halt dann manchmal ein bisschen seltsam macht. Hm. Also das Interview war schon ganz interessant, weil sie sich wohl auch relativ bewusst ist, wo das Spiel Stärken und Schwächen hat. Und was ich halt in den Internetreaktionen, also ich glaube, Dom Schott zum Beispiel hat es ja sehr hoch gelobt auf Twitter, auch nochmal gemerkt habe, das hängt total ab davon, wie sehr du dich mit den Einzelsituationen identifizieren kannst im Spiel. Hm. Trotzdem bleibe ich bei meiner These, es funktioniert trotz seiner vielen Schwächen, weil halt die Themen so stark sind und nicht wegen der Art und Weise, wie es gemacht ist in vielen Teilen. Ansonsten die Inside Moin-Kritik, die meisten Sachen, die sie als Schwächen gesehen haben, fand ich Stärken und andersrum auch. Also zum Beispiel die Bewegung, das Traversing durch den Level und so, fand ich völlig okay und ganz gut gelöst für so ein deutsches Studio. Das fanden die dann so hakelig und andersrum. Naja, gut. Das zu Sea of Solitude. Und dann nochmal zu meinem Lieblingsthema Shadow of the Tomb Raider, weil ich ja jetzt das auf großem Bildschirm noch sehen konnte. Da ist mir plötzlich aufgefallen, dass Lara Croft keinen Schatten hat, was mich sehr irritiert. Kann das überhaupt sein? Ich habe doch eine PlayStation Pro. Weiß ich nicht, woran das liegt. Mein Gott, ich habe ja eigentlich viel Spaß gehabt mit den ersten beiden Teilen, obwohl ich sie von der Story immer kritisiert habe. Aber Shadow of the Tomb Raider wird wirklich von Stunde zu Stunde blöder und blöder und dümmer und dümmer. Okay. Also auch so Sachen wie, ich krieg eine Quest, ich muss 4 Leute losbinden, weil die gefangen genommen wurden. Dann gehe ich zum ersten, dann gehe ich erstmal hin, dann spricht der mich an, ich kann noch gar nicht agieren und sagt, oh, von dir will ich gar nichts, weil der denkt, ich bin einer von den Bösen, weil ich verkleidet bin. Ja. Und dann sagt Lara Croft zu ihm, nein, ich bin von den Rebellen. Ich helfe dir. Und dann sagt er, ach ja, das ist aber toll. Also völlig unhinterfragt, ob sie ihn vielleicht verarschen will oder so. Dann kann ich den Losschneiden-Knopf drücken, dann dauert es noch 5 Minuten, bis er losgeschnitten ist. Und dann stellt er sich so komisch vor mich hin. Und jeder von diesen 4 Leuten macht die gleiche Dankesgeste, so ein Nicken. Also es ist einfach auch produktionstechnisch gefühlt weit unter den letzten beiden Teilen. Mhm. Also so ganz seltsame, ganz fürchterliche Dialoge zwischendurch. Und das Allerschlimmste immer noch, Lara Croft wird immer unsympathischer. Weil er ist halt so eine blöde Zicke, die das nur für ihren eigenen Spaß macht. Da gibt's eine Szene, da wird jemand geopfert, so Inka-mäßig. Man kennt ja diesen Film vielleicht von Mel Gibson. Also so Inka-Tempel, da wird einer geopfert auf einem so Altar und dann spaziert die so mit der Anführerin inkognito da rein und schaut sich das halt mal so an. Ach, schauen wir uns mal an, wie böse die so sind, und schaut halt, das ist denen völlig wurscht, und warten halt, bis der Typ da oben abgeschlachtet wird. Völlig emotionslos. Also das war so Actionfilm-Niveau der 70er Jahre Dolph Lundgren-Style cool. Damals war das irgendwie so. Ja, aber es ist, boah, ja, guck mal, es ist wie ja nicht mal, der ist. Und, es ist ja nicht mal so dicke Eier cool. Ja. Also es ist nicht so, dass es so inszeniert ist, dass man die ganze Zeit denkt, oh, Lara Croft hat aber das ist aber eine. Haha. Nee, das auch nicht, sondern diese Wurstigkeit, mit der das inszeniert ist. Ist ganz grauenhaft. Und dann das ganze Spiel, wenn man das mit Uncharted vergleicht, aber auch mit den anderen Tomb Raiders, es wirkt so, als hätten die einmal Assets gebaut und dann benutzen die im ganzen Spiel die gleichen Assets. Also du erkennst die Gegenden gar nicht richtig, richtig wieder. Und was auch überhaupt nicht funktioniert, ist die Orientierung, finde ich. Also wenn ich diesen Nachtsichtmodus, also diesen Instinktmodus von Lara anmache, dann sehe ich, wo ich hin muss. Mhm. Aber dass ich das im Bild sehe, ganz selten. Mhm. Weil alles halt irgendwie alle, ich haben wir mal Assets reingeworfen, ein bisschen Gebüsche da und Büsche da. Ja. Also man hat das Gefühl, die Reihe ist ausgeblutet. Und sie hatte immer ihre Probleme, gerade storytechnisch, aber sie hatte auch Potenzial, finde ich. Mhm. Und jetzt hat sie einfach bloß noch die laues Windchen. Mhm. Schade. Laura Wind, nein. Laura Wind. Wir haben noch einen Mikro-Rant. Genau, ja. Ich habe noch einen Mikro-Rant, der ist mir heute eingefallen oder widerfahren oder diese Woche. Ich mache kein großes Aufhebens darum, aber ey, Elektromobilität, Autos, E-Autos und Laden und Zeug, das ist so ein Dumpster-Fire. Es ist so eine Mess. Ich habe inzwischen 6 Apps auf meinem Handy und 2 Karten und oi, das war's schon. Okay, es ist nicht einfach, wenn man Strom möchte, offensichtlich. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass du... Ja. Wahrscheinlich beruflich, wir haben, oder? Also wir haben über die Arbeit, wir haben Testwagen. Die kannst du fahren zu Testzwecken. Die kannst du auch übers Wochenende zum Testen nehmen. Dann musst du sie aber auch selber tanken. Mhm. Und oder aufladen. Und da, ey, ich rante mal in längeren Zeit über die Odyssee, die ich da hinter mich gebracht habe, aus Unwissenheit über die Komplexitäten des Ladedschungels. Hallo Jakob, ich bin da noch Noob, sorry, falls du das hörst. Mhm. Ja, das war schon der Rant. Ja, und ich habe die Folge dafür genutzt, mir noch eine Übersetzung für Herzen und Kerzen. Herz und Karz? Harz und Karz, nee, Kerzen und Herzen, nicht Karten und Herzen. Karz und Harz. Nein, und zwar Candles und Love Handles. Oh nein. Oh, das ist super. Ja, mit diesem zweifelhaften Wortspiel beschließen wir die Sendung heute. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, was heißt Fanboys. Bis dahin allerdings eine schöne Restwoche und Servus und Baba. Tschüss.